Die Indianerin ritt mit ihrem wiedergefundenen Sohn Fred oder Apanatschka voran. Für mich stand fest, Dan Etters und der General Douglas waren ein und dieselbe Person. Das Fehlen der oft erwähnten Zahnlücken konnte mich nicht irremachen, da es ja falsche Zähne gibt, schon seit den Tagen der alten Ägypter. Dass niemand, selbst Old Surehand, nicht auf diesen Gedanken gekommen war, erschien mir verwunderlich. Auf diesem Ritt wurde noch viel gefragt und erzählt. So verging der Tag, und gegen Abend stießen wir auf eine Spur, die uns schließlich in eine kleine Talmulde führte. Wir hatten Thibaut mit seiner Squaw vor uns. Sie rasteten an einem Feuer. Winnetou und ich beschlossen, den Medizinmann zur Sicherheit in unsere Obhut zu nehmen. Also betäubte ich ihn mit einem Faustschlag, band ihn mit seinem eigenen Lasso, und dann ließen wir unsere Gefährten herankommen. Die Squaw zeigte keinerlei Teilnahme. Apanatschka nahm seine Mutter bei der Hand, führte sie ans Feuer und zeigte auf die Frau. Das ist Thibaut Wete Ellen. Ellen ist der christliche Name meiner Schwester Togbela. Ja, aber ich kann sie nicht erkennen. Ich werde sie ansprechen. Nicht jetzt. Thibaut kommt zu sich. Zieht euch zurück, er soll euch erst später zu Gesicht kriegen. Der Apache und Old Shatterhand. Uff, uff. Was wollt ihr von mir? Warum habt ihr mich gefesselt? Hört auf mit euren Uffs. Der Taschenspieler Thibaut hat seine Indianerrolle ausgespielt. Wir banden euch, weil wir es verhindern möchten, dass ihr ohne unsere Erlaubnis mit eurem Freund Dan Etters zusammentrefft. Ich kenne keinen Dan Etters. Wie wollt ihr euch dann mit ihm am Teufelskopf treffen? Da wisst ihr mehr als ich. Stimmt. Habe ja seinen Brief an euch gelesen. Seinen Brief? Den Brief auf Leder. Die Schrift mit Zinnober gefärbt. Ich weiß von keinem Brief. Dann solltet ihr mal in eurer Satteltasche nachsehen. Monsieur Thibaut, Schluss jetzt mit Versteckspielen. Ich weiß so ziemlich alles über euch und euren General Douglas oder Dan Etters. Den werden wir auch bald haben. Jetzt möchte ich euch jemanden zeigen. Wen? Einen Indianer. Hier, seht ihn euch genau an. Nein, nein! Steht er die Toten wieder auf? Ach, du erkennst mich also, Thibaut. Das kann nicht sein. Taua, Taua Bender. Ja, ich bin Taua. Emily Bender, du wirst mir alles bezahlen müssen, was du mir und meiner armen Schwester angetan hast. Togbela, liebe Togbela, hörst du mich? Ich bin Taua, deine Schwester. Taua. Taua. Sieh mich an. Erkennst du mich wieder? Sag den Namen eures jüngsten Sohnes. Togbela, höre. Fred ist da. Fred Bender. Kennst du Etters? Dein Etters? Etters. Er hat unseren Bruder Derek ermordet. Hörst du? Derek? Wer war Derek? Wo ist mein Myrtenkranz? Schwester, ich bin hier. Taua, sag mir, wer bin ich? Du bist ein Mann. Ah, sie erkennt mich nicht. Dieser Schuft dort hat sie um den Verstand gebracht. Das ist nicht wahr. Ich hätte sie längst im Stich lassen sollen. Nichts als Ärger und Unannehmlichkeiten habe ich mit ihr gehabt. Hund! Feiger, erbärmlicher Hund! Hier steht Matoschako, 7 Bären. Er wird von ihr Rechenschaft fordern für diese arme Squaw ohne Seele, da sie selbst es nicht kann. Warum wollen meine Brüder diesen Kojoten mit hinauf zum Teufelskopf nehmen? Hört mich an. An allem, was man meinen Stammesbrüdern angetan hat, war dieser Thibautaka beteiligt. Der Häuptling verlangt ihn für sich. Doch er soll sich wehren dürfen. Er mag mit mir kämpfen. Weigert er sich, oder ihr wollt ihn schützen, so erschießt ihn der Häuptling, ohne euch zu fragen. Er gibt euch eine kurze Zeit zum Überlegen. Hau! Erlaubten wir den Zweikampf, so konnte Thibaut vielleicht sein Leben retten. Erlaubten wir ihn nicht, dann würde der Osagen-Häuptling unweigerlich seine Drohung wahrmachen. So bekam Thibaut seine Chance. Auf ein Zeichen schossen beide fast gleichzeitig. Ins Herz getroffen fiel der Verbrecher nieder. Tocbela war frei.